Felsenfest entschlossen. Spontan übersetzt von Serena E.W., basierend auf einem Drabble, Unflinching Resolve von Dekanda Sykes. Anmerkungen des Podfickers, beziehungsweise des spontanen Übersetzers. Es ist eine spontane Übersetzung, das heißt dementsprechend, es wird alles ziemlich spontan sein. Und ich weiß nicht, wie gut es ist, aber egal. Im Rahmen der Voice Team Challenge Cold Translation habe ich mir auch vorher keine Gedanken darüber gemacht, wie ich den Text übersetzen sollte. Das wird lustig. Und übrigens, ich habe tatsächlich wenig Ahnung irgendwie, also wenig Wörter im Deutschen, die das so gut beschreiben, wie quasi ich Harry Potter im, oder halt das Universum Harry Potter im vor dem geistigen Auge habe. Das heißt dementsprechend Wortamnesie, Fragezeichen. Tatsächlich ging das mit dem Übersetzen schon im Titel los. Es gibt im Deutschen kein Äquivalent zum englischen Flint. Weil Flinch kann sowohl bedeuten zurückweichen, als auch zurückzucken. Und das sind zwei deutlich unterschiedliche Dinge im Deutschen. Naja, auf jeden Fall viel Spaß beim Anhören. Zusammenfassung. Professor Snape hatte nie irgendetwas gesehen. Professor Snape hatte nie irgendetwas wie das gesehen in seinen 14 Jahren als Professor. Lovegood zuckte nicht zurück. Oh Gott, was heißt glared? Auf Deutsch, Hilfe. Wütend anstarren. Keine schöne Beschreibung, finde ich. Ja. Lovegood zuckte nicht zurück, als er entlang seiner langen Nase ihren Zaubertrankkessel wütend anstarrte. Es gab keinen Widerspruch zu. Es gab ein Wort für sehr durcheinander Haare irgendwie. Mir fällt es gerade nicht ein. Zerzaust. Da. Ich hab was. Binden Sie dieses Kuddelmuddel zusammen. Zu Ihrem zerzausten Haar. So viel zum Thema Zaubertranksicherheit. Uniformregularien. Ihre silberblassen Augen. Oh Gott. Ihre silberblassen Augen verengten sich. Consternation. Mal wieder weiß ich nicht, wie ich das im Deutschen ausdrücken soll. Hilfe. Betroffen. Bestürzt. Ich weiß nicht, ob ich das falsch verwende, aber ich finde, Consternation klingt auch eher ein bisschen wertend, bisschen negativ wertend und nicht nur bestürzt oder fassungslos. Also irgendwie, das ist aber eher eine persönliche Meinung. Oder so, wie ich es halt lese, Consternation, aber ich habe tatsächlich noch nie, bestürzt verengten sich ihre blass silbernen Augen, oh Gott, bestürzt verengten sich ihre blass silbernen Augen. Oh Gott. Ich weiß genau, was es heißen soll, ich kann es aber gerade nicht im Deutschen ausdrücken. Ich finde, Augen verengen klingt nicht natürlich. Bestürzt kniff sie ihre Augen zusammen, als er an seinem, als er an se- als er an seinem Frühstück herumstocherte. Was heißt Revelry? Hilfe. Oh Gott. Revelry. Also die Übersetzung von Revelry, so wie ich sie sehe, klingen zu festlich für ein Todessertreffen. Ja, oder? Vielleicht, obwohl, at the Dark Lord's Table? Naja, okay, ich übersetze es mal so. Erschöpft von einer Nacht der... Erschöpft nach einer Nacht der Feierei. Am Tisch des dunklen Lords. Am Tisch Dark Lord? Wie übersetzt man das überhaupt? Ja. Viel tippen, viel im... Ja, doch, nee, nicht... Nee, ich finde... Bei Tisch. Okay. Erschöpft nach einer Nacht der Feierei beim Tisch des dunklen Lords. Wenn die Zeitungen... Zeitungen, aber ich finde Papers klingt noch... Papers noch ein bisschen anders als Zeitungen. Klingt ein bisschen... Blätter sagt man auch nicht. Als die Zeitungen nach seinem... Oh Gott, Imprisonment. Nee. Ah, Hilfe. Das ist gerade echt peinlich. Als die Zeitungen nach seiner Entlassung und Verhaftung schrien. Ich kann verstehen, was News Cycle heißt, aber ich kann es nicht auf Deutsch übersetzen. Oh Gott. Nachrichtenzyklus. Okay, wann sagt das? Okay. Als die Zeitungen nach seiner Entlassung und Verhaftung schrien, langsamer Nachrichtenzyklus, folgte sie ihm nach Abschluss des Ohrschmerztrankes in sein Büro. Ich wusste, dass Harry nicht Slytherins... Ich wusste, dass Harry nicht Slytherins Nachfahre war und dass... Lose one's touch. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch... Hilfe! Und dass Professor Dumbledore hat... Also ich finde, Lose One's Touch ist einfach deutlich schönere, irgendwie ein deutlich schönerer Ausdruck als Nachlassen. Ich wusste, dass Harry nicht Slytherins Nachfahre ist. Und dass Professor Dumbledore in seiner Arbeit nicht nachgelassen hat. Und ich weiß, dass sie gut sind, Sir. Er betrachtete sie und antwortete nicht. Ende.